St. John sitzt in der Kneipe und er sitzt hier ganz allein. Keiner möchte neben John sein. Neben John fühlt man sich klein. Long John, Long John, Long John, Long John. Wodka und zum Whisky und ein Korn und noch 16 Zigaretten. Ja, das ist alles zu Long John. Long John, Long John, Long John, Long John. Long John, Long John, Long John, Long John. Love John.